Ahoi und herzlich willkommen, liebe One Piece Fans, zu unserem, oder ja, doch unserem kleinen neuen Projekt hier auf YouTube. Nämlich, unser Arbeitstitel lautet aktuell noch Podpodnomie, also eine Mischung aus Podcast und den Teufelsfrüchten aus One Piece. Ja, und wo wir schon bei One Piece sind, wir möchten hier einfach ein bisschen über alles sprechen, was so im One Piece Universum passiert, also Kapitel, neueste Anime-Folgen, Spiele eventuell, auf einzelne Charaktere eingehen, Theorien machen. Und weil ich das nicht ganz alleine machen will und wahrscheinlich auch nicht kann, weil mir dann irgendwann der Speichel ausgehen würde, habe ich mir noch den Kevin dazugeholt. Hi. Ahoi, Kameraden. Ahoi, Kameraden. Sagt man das so? Weiß jemand das? Weiß ich auch nicht. Hätte ich Nakama sagen sollen? Ja, wahrscheinlich. Wir haben uns hier in der ersten Runde mal zusammengefunden, um heute über das Kapitel 854 zu sprechen, mit dem Titel Was zur Hölle mache ich nur? Das passt eigentlich ganz gut zu unserer ersten Folge. Was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Das Kapitel ist heute am 2.2.2017 rausgekommen und ja, war ein schön frühes Kapitel, deswegen konnten wir uns jetzt schon an dem Tag noch zusammensetzen mit deutscher und englischer Übersetzung. Was ich immer ganz schön finde. Ja. Bin zwar jemand, der so schnell wie möglich immer auf die englischen Übersetzungen draufklickt, aber es ist doch irgendwie ganz, ganz nett. Vielleicht, um erstmal in das Kapitel reinzukommen, bevor wir zum Inhalt eigentlich gehen, haben wir eine sehr schöne Coverpage mit Chopper, Zorro auf einem Chopper. Chopperception. Genau, das ist wieder so ein Fanwunsch, den Oda gezeichnet hat. Ist ganz schön. Also, sieht cool aus. Ja. Die am Strand Motorrad fahren. Ob da jetzt wieder irgendwas verborgen ist, irgendein Hinweis, irgendein Foreshadowing, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Und wir sehen, dass Chopper noch Kartoffelchips isst. Okay. Ja, zum Inhalt des Kapitels. Eigentlich passiert relativ viel, aber nicht so viel, wie man hätte erwarten können. Ich versuche es erstmal kurz aufzuzählen. Wir sehen Jinbei und Nami, die verfolgt werden und schließlich in die Spiegelwelt entkommen können. Wir sehen in der Spiegelwelt, wo aufgeklärt wird, dass Jinbei nichts geopfert hat, also quasi ein Rückzieher vor dem Todesrat von Big Mom gemacht hat. Wir sehen außerdem, wie sich die Truppe in der Spiegelwelt auf den Weg macht, Sanji und Ruffy zu suchen. Gleichzeitig bekommen wir nochmal von Big Mom ein bisschen was zu sehen, die sich mit Pudding darüber unterhält, dass sie morgen bei der Hochzeit die Windsmokes erschießen möchten. Brook, der jetzt so als Spielzeug für Big Mom herhalten muss, hört das alles mit und ist natürlich etwas geschockt, da er von Puddings wahrer Identität ja noch nichts wusste bis zu diesem Zeitpunkt. Was ist denn noch passiert? Ja, im Prinzip ist das eigentlich ein sehr, sehr großer Teil, die Beschreibung, wie was sie bei der Hochzeit machen wollen. Dann sehen wir, dass die ganzen Wachen im Schloss überprüfen, ob die Windsmokes alle im Bett liegen. Und die Wache, die Sanji letztens bekocht hat, liegt bei ihm im Bett und daher wird angenommen, dass Sanji auch im Bett liegt. Was ein bisschen so comic-mäßig war, fand ich ganz witzig. Wir sehen außerdem ein Treffen im zweiten Geschoss des Schlosses von vielen Kommandanten von Big Moms Crew. Da ist auch übrigens Tamago wieder dabei, also er ist doch nicht wie vermutet von vielen besiegt worden im letzten Kapitel. Also Pedro hätte sich im Prinzip umsonst geopfert. Aber naja. Und wir sehen ganz am Ende noch, wie Sanji verzweifelt im Schloss sitzt mit seinem Lunchpaket, was er gemacht hat, und Bobbin kommt vorbei und nimmt sich frecherweise einfach was von Sanjis Essen und wird von ihm dann dementsprechend gegen die Wand gekickt. Ja. Und dann macht er sich halt auf, wahrscheinlich zum Treffpunkt. Genau. Was ist denn bei dir so am ehesten hängen geblieben in der Folge, oder wo sagst du das? Also eigentlich drei Sachen sind mir so jetzt so spontan sofort ins Gedächtnis gekommen. Einmal, wie Jinbei und Nami fliehen und Nami dann halt versucht, die Gegner abzuschütteln mit einer ihrer Blitzangriffe. Dabei aber dann Chopper grillt, der dann einmal kurz aus der Spiegelwelt kommt, um sie dann entgegenzunehmen. Der dann so einfach so aus Pech mitten in den Blitz reinkommt. Den grillt sie dann erstmal. Dann halt noch, dass Big Mom und Pudding sich sehr lange und sehr bildlich darüber unterhalten, wie das jetzt morgen bei der Hochzeit abläuft. Von wegen, und dann schießt du ihn genau zwischen die Augen und verteilst sein Gehirn an der Wand. Und das Blut der Windsmokes wird den Palast schenken. Und irgendwie so, nur so ein Gequatsche. Und halt zum Schluss, dass Sanji jetzt anscheinend sich aufmacht, Ruffy zu treffen. Ja, das ist wahrscheinlich. Also wo soll er sonst hinrennen? Ja. Ich meine, es wird nicht genau gesagt, aber ich denke mal, dass wir das nächste Woche sehen werden. Aber ich denke, über Erwartungen für die nächste Woche werden wir auch am Ende noch ein bisschen sprechen. Mein Highlight ist sogar schon am Anfang von dem Kapitel, muss ich sagen. Ich finde ja, bisher ist die Geschichte zwischen Jimbe und Nami noch nicht so ganz ausführlich beleuchtet worden. Also wir hatten ja schon auf der Fischmenscheninsel im Seewald mal eine kleine Konversation zwischen den beiden und da ging mir das irgendwie so schnell, weil im Prinzip ist ja Jimbe dafür verantwortlich, dass Arlong Kokos versklavt und unterdrückt hat, weil er ihn ja aus Impeldown hat holen lassen. Und im Seewald damals war das einfach so, Jimbe hat das alles erzählt und Nami sagt, ja, ich vergebe dir. Das war mir irgendwie ein bisschen zu einfach. Ja. Ich finde schön, dass die beiden jetzt so im Tag-Team unterwegs sind und wie Sanji auch auf Nami auf Jimbes Rücken sitzt und hinter ihnen die Leute erledigt. Okay, Chopper ist dabei, ist ein bisschen Pech. Aber wir haben ja schon gesehen, dass die Blitzattacken jetzt nicht so die dauerhaften Dinge sind. Ja, da muss ich dir auch zustimmen. Also diese ganze Konversation auf der Fischmenscheninsel, das war dann halt so doch so, also es ging dann auch, wie du schon sagtest, zu schnell, zu glatt, sag ich mal, dafür, dass Arlong da eigentlich Nami ein Trauma fürs Leben bereitet hat. Ja, und ihre Mutter, also ihre Ziehmutter, ja, getötet hat. Also, weiß nicht, also vielleicht gibt es da nochmal irgendwie später noch einen kleinen Dialog zu. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da Nami jetzt nochmal irgendwie richtig böse... Nein, das glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass da noch ein bisschen was gesagt werden muss. Ja. Dann wären wir im Prinzip auch noch bei Jimbe. Bei dem könnten wir direkt weitermachen. Da wurde ja auch ganz, ganz viel an Theorien verteilt, was Jimbe jetzt verloren hat beim Rat. Eigentlich hat Oda uns alles gesagt, was wir wissen brauchten. Nämlich in der Zeitung stand ja, dass Jimbe einen Rückzieher gemacht hat. Nur wir als One Piece Fans, die Oda kennen, dachten, nein, das kann nicht so einfach sein, aber anscheinend schon. Ja. Dann hat Jimbe wohl als Ritter der Meere ein bisschen seine Ehre aufgegeben. Ja, gut. Gibt Schlimmeres. Würde ich auch sagen. Also er ist ja sowieso sehr taktisch und ich meine, er hat ja durch Aladdin auch relativ früh erfahren, dass Ruffy auf dem Weg zur Fischmenscheninsel ist. Der hatte sie ja da unter Wasser, als sie sich mit den Windsmokes getroffen haben, als Ruffy da vergiftet war, schon gesehen. Ich glaube einfach, er hat gesagt, ja komm, ich setze meine Karten voll auf Ruffy. Das hat ja schon mal bei Marineford funktioniert. Warum nicht nochmal probieren? Ja. Und das, was Brûlé sagt, ist im Prinzip auch nichts Neues. Also wir haben schon an verschiedenen Stellen auch die Frau von Aladdin, dessen Name mir gerade entfallen ist, die Hammerhai-Fischmenschenfrau. Die 28. Tochter, glaube ich. Ach, wie heißt sie denn? Na, ist ja auch egal. Es wurde auf jeden Fall schon an ganz vielen anderen Stellen auch gesagt, dass niemand das Rad bisher überlebt hat. Und mit dem Pedro-Flashback von letztem oder vorletztem Kapitel hat man es ja auch nochmal gesehen. Also ein normaler Mensch überlebt halt nicht, wenn 100 Jahre weggehen oder 70. Oder ein Mink eben auch nicht in dem Fall. Das fand ich ganz schön. Und er öffnet jetzt in der Spiegelwelt natürlich eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten, was da passieren kann. Ja, allein durch die Mobilität, die sie jetzt haben. Ja. Wie schon zeigt, dass Chopper auf einmal dann plopp, auf einmal ist Chopper da. Ja. Mitten im Gang und so. Ja, als nächstes vielleicht, also was ich mir auch noch so aufgeschrieben habe, was interessant war, dass Brook es geschafft hat, die Sonne Prometheus zu verletzen. Ja, das genau wollte ich auch noch erzählen, hier auch dieses ganze Verhältnis zu Big Mom. Mach du erstmal. Ja, ich muss sagen, also ich bin ja sowieso, ich war schon immer Brook-Fan. Ich war halt nie einer, der gesagt hat, oh, der Schwächste von den Strohhüten. Ich war schon immer einer, der so in der Fraktion war, ja, ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viel zu sehen. Und dass er jetzt so hervorragend sich gegen Big Mom geschlagen hat. Ich meine, er hat sie nicht verletzt, aber sie ist auch ein Kaiser. Was will man da groß erwarten? Dass sie eher, dass er Prometheus, also der Sonne, oder was auch immer Prometheus jetzt ist, ich weiß es gar nicht, Schaden zugefügt hat, ist schon beeindruckend. Wie heißt noch mal die Gewitterwolke heißt Zeus, ne? Zeus und der Hut heißt Napoleon. Ja, genau. Aber Zeus scheint es gut zu gehen, da sitzt Pudding ja drauf. Stimmt. Ja, was ich noch jetzt, was ja jetzt Big Mom mit Pook anstellt, ist ja, also sie will ihn ja nicht in eins dieser Bücher packen, wie sie es sonst mit ihren Sammlerstücken macht, sag ich mal, sondern ihn eher so als Talisman, als Aushängestück immer bei sich tragen. Er sieht auch so ein bisschen aus irgendwie wie so ein Schlüsselanhänger, den sie dann irgendwie die ganze Zeit bei Ja, sich hat. Und sie ja. bezeichnet ihn ja auch, glaube ich, irgendwie eher als Seelenkunst oder so. Ja, ich weiß das deutsche Wort gerade nicht, aber irgend sowas, ja. Weil er ja halt in der Lage war, wie du schon sagtest, Prometheus zu verletzen und generell da irgendwie eine Waffe gegen die Seelen von Big Mom hat. Und finde ich eigentlich ganz, ganz lustig, die Vorstellung, dass Book halt jetzt so ein Schlüsselanhänger immer da ist und immer so an ihrer Hüfte oder so baumelt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wir haben von Brook noch nicht alles gesehen, was er kann. Wir Nee. haben schon gesehen, dass er die Low-Level-Seelen quasi kontrollieren kann und sie dazu bringen, ihre Gefäße zu verlassen. Wir haben aber nicht gesehen, wo zum Beispiel die Seelen hingegangen sind, Ja, zum als sie Beispiel. aus den Soldaten gegangen sind. Es gab im Reddit auch eine ganz schöne Theorie dazu, dass jetzt durch diesen Schnitt, den er Prometheus zugefügt hat, er irgendwie in der Lage ist, seine Seele da rein zu transferieren. Das fand ich ganz schön. Das finde ich sowieso immer das Schöne an One Piece, dass so unendlich viele Theorien aufkommen, wo du denkst, ja, das wäre cool. Ja, das wäre auch cool. Bei vielen denkst du ja auch, nee, eher nicht. Aber das war schon, ja, ganz schön. Aber generell, das ist eigentlich so der Hauptkritikpunkt von mir an dem Kapitel, das mit Big Mom und Pudding, Zu fand lang. ich doch etwas zu bildhaft alles beschrieben. Ja, stimmt. Die einzige Information, die wir haben, ist quasi, dass es nicht so ist, wie viele vermutet hatten, dass Pudding Big Mom auch manipuliert. Und wenn sie es macht, dann nicht in dem Umfang, wie es von vielen vermutet wurde. Also ich glaube immer noch fest daran, dass Big Mom böse ist. Und auch von Grund auf böse war. Vielleicht ist Lola da irgendwie, ja, was Lola geritten hat, ihnen die Vivre-Card zu geben und zu sagen, hier, die ist lieb, wenn ihr Probleme habt, wendet euch an sie. Ich weiß nicht, ob wir es jemals erfahren. Ja, die lustigste Stelle des Kapitels fand ich, als dieser Wachsoldat von Sanji bei ihm im Bett schläft, aufwacht und sagt, oh, ich bin eingeschlafen. Ja, Lord Sanji ist immer noch nicht da, dann kann ich ja noch ein Ja, dann kann ich Nickerchen auch machen und leg dich einschlafen. wieder hin. Ich fand auch eine ganz lustige Stelle, wo ich schmunzeln musste. Da sagt Pudding irgendwie, ja, und dann durchlöcher ich ihn wie Schweizer Käse. Und Ja. das impliziert ja, dass es die Schweiz in der One Piece Welt gibt, weil sie den Schweizer Käse kennen. Ja. Okay, da müssen wir jetzt das japanische Original mal zu Rate ziehen. Ja, ich weiß natürlich, dass das nur die Redewendung ist, aber irgendwie ganz lustig, so die Vorstellung, dass sie wissen, dass die Schweiz existiert und dass es Schweizer Käse gibt. Ja. Das war ganz cool. Auch nicht so besonders spektakulär, muss ich sagen, war das Treffen von den Kommandanten. Ja, Man stimmt. Hat viel gesehen, man hat gesehen, dass Tamago nicht tot ist, sondern in seiner Hühnchenform Das ist auch so geil, wie der da rumsteht. Das aussieht, ist ey. so nice. Wir sehen außerdem, dass Opera noch da ist, der von Jinbei ausgeschaltet wurde, der auch die Wahrheit verbirgt darüber, dass Nami und Ruffy mit Jinbeis Hilfe entkommen sind. Was ich mich frage, vielleicht ein kleines Plothole, warum die wurden ja auch verfolgt. Die müssen ja auch mal was gemeldet haben. Ja, stimmt. Also da wurde ja auch ganz viel gesagt von irgendwelchen Ereignissen, die schon eigentlich länger zurück sind und man könnte meinen, dass sie in der Zwischenzeit schon neue Statusmeldungen bekommen haben, Ja, was den oder Verbleib anderer Leute angeht. genau, auch Brûlé hat sie geschnappt, aber haben wahrscheinlich seit Stunden nichts mehr von ihr gehört. Ja. Ich meine, Scheint klar, wohl normal zu sein, dass die sich ja. nicht melden. Sie können ja auch nichts machen, in die Spiegelwelt kommen sie ja nicht rein. Ja, am Tisch sehen wir noch eine ganze Vielzahl von bekannten und unbekannten Charakteren, unter anderem einen Mann mit Pfeife und einem riesigen Hut und einen Mann mit Flügeln. Mit Stimmt. so Flügeln, wie sie Magellan hat. Und diesen, Aus. dann noch so ein, auch so ein Typ mit Riesenschnauzer und Riesenhut. Ja, Weiß den aber nicht meinte ich, schon. Ach mit so, dem den Homie-Hut. meinst du. Okay, ich dachte, du meinst den mit den, diesem komischen Iro und den beiden Flügeln da ganz links. Also ja, den auch, ja. Ich hätte mir das gern gewünscht, dass die, so wie früher, im, vielleicht wird das ja im Anime noch so sein, dass die so einzeln vorgestellt werden, dass du den halt kurz siehst und darunter steht dann der Name und dessen Position. Das mochte ich dann immer so vorzustellen, oh, das ist Rex oder was weiß ich nicht, wie die alle heißen. Rex. Ja, keine Ahnung, das war der erste Name, der mir eingefallen ist. Ich mag das, wenn die Charaktere so einzeln vorgestellt werden mit so einem kleinen Infotext dazu. Ja, das ist echt immer ganz schön. Vor Commander allem der dritten Kopfgelder. Division. Ja, genau, irgend Kopfgelder sowas. sind ganz wichtig, finde Ja, stimmt, dieser Typ, hast du den gemeint mit diesem riesen Sombrero? Nein, es ist kein Sombrero, aber diesem riesen Hut und diesem Kopf, den man, der ist ja so hochgestreckt, man sieht das Gesicht nicht, Ja, scheint das ist auch. doch die Dame, die Nami besiegt hat, draußen, als sie mit Ruffy da an dieser Stelle gewartet hat. Echt? Okay, da habe ich Ja. das schon wieder Ich habe vergessen. den Namen leider gerade auch vergessen. Was ich zu ihr aber noch sagen wollte, sie scheint auch wie einige in Big Moms Familie eine Zwillingsschwester zu haben. Nämlich, wenn du mal genau vor Opera guckst, da ist eine Dame mit ähnlichem Hut, fast dem gleichen Hut, wenn man es genau Ah, nimmt, stimmt. die aber im Gegensatz zu ihrer vermeintlichen Schwester etwas mehr auf den Rippen hat. Fand ich ganz schön. Ich fände es witzig, wenn die verwandt wären, die beiden, oder Zwillinge oder so. Ja, da unten rechts sind ja auch nochmal auf dem Stuhl sitzen ja auch nochmal zwei, die sich sehr ähnlich sehen. Und da ist ja noch so Stimmt. ein dritter im Vordergrund. Eigentlich ist da ist auch noch ein vierter, die tragen alle den gleichen Hut, wenn man so will. Ja, vielleicht sind die auch verwandt. Wer mir ein bisschen gefehlt hat, ist der kleine Junge, der seine Zähne nicht putzen wollte. Der noch da reinkommen, wäre sehr lustig. Ja, auf jeden Fall wird von den Kommandanten die Lage einfach komplett falsch eingeschätzt. Aber Mondior, oder wie er heißt, der Büchertyp, beschließt dann trotzdem noch Patrouillen laufen zu lassen, weil er Opera nicht so ganz glaubt. Aber ich weiß nicht, ich denke, das wird erst interessant, über die zu sprechen, wenn wir es vielleicht ans Kämpfen geht und die einzelnen Leute dann ihre Vorstellung bekommen. Ja. Ja, Generell zum. mochte ich auch die Szene mit Sanji und Bobbin. Der kommt dann einfach ran. Oh, was ist das denn? Das ist aber lecker. Das nehme ich mir jetzt mal. Und er ihm halt eine watscht. Ich mag Bobbin sowieso irgendwie. Der hat was. Der wurde doch auch so eingeführt, dass der seinen Kopf so komisch dreht Ja, der und macht dann ja so immer so boing zurückschnellen. Genau. boing. Das erinnert mich an diese kleinen Figuren. Hast du mal Prinzessin Mononoke gesehen? Ja, An diese ja. kleinen Geister. So ähnlich bewegt er sich ja auch. So. Ja. Tong. Ja, allgemein, ich glaube, es ist das erste Mal in der Serie, dass wir das, oder im Manga, dass Sanji jemandem kein Essen gewährt, sondern ihm einfach gegen die Wand tritt. Ist auch ein klein wenig out of character, kann man vielleicht auf die Ausnahmesituation, in der er gerade ist, zurückführen. Ja, er scheint dann nachher ja auch irgendwie zu sich zu kommen, so nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich? Das ist Ja, aber auch ja der genau. Titel des Kapitels. Aber sag mal, was geht hier eigentlich gerade ab? Wie verhalte ich mich gerade? Komm doch mal zum Sinn und jetzt Abmarsch. Und ich meine, dass Bobbin nicht besiegt ist, sehen wir ja relativ eindeutig, hat aber schon einen kleinen Treffer einstecken müssen. Ja, gut, also das ist natürlich klar, dass man nicht so leicht einen von der Crew von einem Kaiser mit einem Tritt gegen eine Wand K.O., komplett K.O. haut, aber Ja. hat schon einen harten Treffer eingesteckt, würde ich sagen. Ja, und Sanji macht sich auf den Weg zu wem auch immer. Ich frage mich nur, das mit dem Bento, also mit dieser Lunchbox, ist zwar ganz cool, aber Ruffy wird davon noch nicht satt. Ja, stimmt. Aber er hat ja zumindest etwas. Vielleicht, also, ja, wahrscheinlich kocht ihm Sanji noch mal kurz vorher was Richtiges, bevor er dann kämpft. Vielleicht kämpfen sie auch gar nicht und sie hauen dann einfach ab. Ja, das könnte auch sein. Ich glaube Ja, nicht, ob. dass Ruffy jetzt in einen Kampf gegen Big Mom geht, ohne seine Crew irgendwie dabei zu haben. Also, zumindest ein Großteil ist ja nicht da. Oh, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass sie gehen können. Folgendes Szenario. Erstens ist Brooke bei Big Mom jetzt. Ja. Wir wissen nicht, ob er das Poneglyph hat abdrucken können und irgendwie die Kopie sichern konnte. Das wissen wir nicht genau. Es wird vermutet, dass es wird ja auf der Thriller-Bark, glaube ich, gezeigt, dass Brooke seinen Kopf aufklappen kann. Ja, stimmt. Und da gibt es halt die Theorie, dass er einfach die Kopie oben in seinem Kopf drin hat. Egal. Das Problem ist, natürlich haben die Windsmokes damit gedroht, Jeff zu töten, wenn Sanji nicht mitspielt. Aber wir wissen ja von Peckoms auch, und von Capone, dass sie auch von Jeff wissen. Das heißt, Big Mom würde dann halt Jeff töten, wenn Sanji abhaut. Glaube ich. Deswegen, ich denke, dass das einfach die letzten, also wir wissen ja schon leider, was ich sehr doof finde, dass das nicht mehr so allzu lang geht, der Arc, etwa so 20 bis 25 Kapitel. Ich glaube, das wird am Ende in einem riesigen Chaos enden, wo einfach alle Seiten so starke Verluste einstecken müssen, also Windsmokes und Big Mom, dass sie nachher nicht mehr in der Lage ist, ihre Position als Kaiser zu halten und keine Bedrohung mehr für Jeff darstellt und die Strohhutbande quasi mit Verstärkung in Richtung Wano Kuni segeln kann. In Okay. Ver mit Verstärkung meine ich die Fischmenschen, also die Sonnenpiraten. Okay, das macht Sinn, ist plausibel, ja. Ja, und wir könnten ja vielleicht noch tippen, was genau fürs nächste Kapitel passiert. Hast du da. Puh. Also ich denke mal, dass spiegelweltmäßig von wegen, dass sie vielleicht sogar Ruffy dann schon treffen oder zumindest weiterhin auf dem Weg da sind. Sanji gerade dabei ist, irgendwie das Schloss zu verlassen oder so. Und vielleicht noch in einen von seinen Brüdern läuft. So, der steht dann einfach so im Weg oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass es da nochmal eine Aus. Oder mit seinem Vater gleich. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so reibungslos einfach auf dem Schloss läuft und dann Ich da mache mal eine ist. gewagte Aussage. Ich sage, wir bekommen nächstes Kapitel ein bisschen was von Wano Kuni zu sehen. Hui. Weil ich nämlich glaube, dass in dieser Zeit dann Sanji mit Ruffy aufschließen wird und dann quasi alle von außen nochmal gemeinsam in das Schloss einfallen. Also mit alle meine ich alle Sonnenpiraten, alle Strohhut-Leute, Carrot und Pedro. Und Peckoms. Okay. Also, ich würde mal vermuten, dass sie Sanji ganz normal zur Hochzeit gehen lassen und dann halt über die Spiegelwelt beispielsweise während der Hochzeit einfach einfallen und dann einfach, wir wissen ja, dass Capone auch noch was plant, dass es einfach in einem riesen Chaos enden wird, So wo Red dann halt, Wedding-mäßig wie bei ja, Game of genau. Thrones. Aber vielleicht noch mit statt zwei Fraktionen dann halt drei oder vier Fraktionen, die da irgendwie ihre eigenen Ziele verfolgen. Und dass das einfach Big Mom auf der Dauer so schaden wird, dass sie halt starke Verluste einstecken wird. Okay. Ja. Also das wird nicht nächstes Kapitel passieren, aber ich glaube, wir bekommen mal etwas anderes zu sehen. Also nicht Whole Cake Island, sondern danach dann die Woche mit der gesammelten Gruppe geht's dann los. Okay, ich bleibe bei meiner Aussage, dass im nächsten Kapitel ein wichtiges Ereignis ist, dass Sanji irgendjemanden, seiner Brüder oder seinem Vater, entgegentritt. Wohl mehr oder weniger freiwillig. Ja, wäre auch cool. Ja, wir sind gespannt und mit der Kapitelbesprechung dann auch durch soweit. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch für euch irgendwie interessant. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Kapitel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.